Du passt nicht in ihr Weltbild ein, auf das dieser Qual. Perspektiver Sender, für dich oder für dich. Sie sind wir nur Abschaum, merkst du das denn nicht? Wer sind lieber Sender, für dich oder für mich? Für diesen wir nur